Und jetzt möchte ich gerne auch zu diesem Thema kommen, dass man sich da fetzt mit dieser Parteinahme für Israel und mit diesem vierten kategorischen Imperativ. Ich nenne es einfach erstmal ganz pedantisch den vierten, weil der erste ist ja der Kantsche, zweite Marxische, dritte Adornische. Das wäre dann also der vierte. Und was hat es damit auf sich? Wie können wir da unterbringen, eine solche kritische Theoriebildung dem Anspruch nach, die so auf diesen beiden Augen vollkommen blind ist und vor allem auf dem Auge, das hat Stefan ja wirklich scharf genug und auch sehr fair dargestellt, also wenn das Wort fair da irgendwie angebracht ist, also auch sehr allseitig dargestellt. Was können wir mit sowas heute überhaupt noch anfangen? Und da drängt sich ja tatsächlich der Eindruck auf, dass die SI wirklich nur was für Kenner und Liebhaber mehr denn je länger, je mehr ist. Ja? Wie diese Basler als Herrenkünstler und Kuratoren da nun. Was haben wir jetzt für eine revolutionäre, und ich möchte auch vor allem anknüpfend auch nochmal, ich weiß nicht, wer jetzt gestern bei Stefan Riegerts Vortrag über dieses Fetischismusbuch war, da auch anknüpfen an diese Diskussion, die ja begonnen hat gestern, das Unbehagen, wie in einem Prozess, in einem welthistorischen Prozess, wo die Zivilisation, wo die Perspektive auf eine kommunistische Gesellschaftlichkeit und eine kommunistische Produktionsweise und Kultur, wie die so zurückgedrängt, so in weiter Ferne, wie sie utopisiert erscheint, ja, wie können wir denn das miteinander verbinden? Da waren gestern einige Fragen, die habe ich gerne hier aufgenommen. Wie ist denn das zu verbinden, wenn ich jetzt gegen diesen 22 Milliarden Deal und diese ganze Kriegsgefahr, die sich da sprunghaft auch wieder erhöht und gegen diese Bedrohung wirklich eines zweiten Holocaust, wenn man das mal so religiös nennen will, sozusagen, dass die für diese antikapitalistisch sich verstehende antisemitische Weltbewegung da dann dieses Opfer, dieses Brandopfer Israel gebracht wird, die Welt wieder mal zuguckt. Ja? Und das ist eine reale Gefahr und das ist eine todernste Sache und nicht irgendeine Gaudi- und Spaßgeria-Geschichte, die uns da an der SI reizt, sondern mich reizt dieser Ernst, dieses Katastrophische auch, dass sie nicht lösen konnten in ihrer Zeit, aus welchen Gründen auch immer. Aber was können wir damit anfangen? Gibt es hier uns Impulse? Und ich hätte darauf noch eine Antwort. Ich würde da gerne noch ein paar Sätze vortragen dazu, zu diesem kategorischen Imperativ. Denn, ich will zu bedenken geben, ich sage deswegen, es ist der erste kategorische Imperativ immer dabei bei den drei kategorischen Imperativen, die dann jetzt auf den Stefan abhebt, nämlich der Kantsche. Und der krankt immer schon, wie jeder kategorische Imperativ, an einer Abstraktheit. Und diese Abstraktheit, alle Staaten müssen weg und wir sind ja Linke und dann haben wir es mit jeder Ausbeutung und jeder bürgerlichen Gesellschaft, sind wir Spinnefeind und so weiter. Man sieht ja, wie Spinnefeind der radikale Reformismus der bürgerlichen Gesellschaft im Staat ist. Aber wir sind ja die Linke, die radikale Linke und unsere Utopie und alle und kein Pardon und so weiter. Ja, da rennt man mit dem Palituch rum und man kriegt diese Abstraktheit nicht raus. Und da sehe ich ein Kind und das ist ein palästinensisches Kind, da muss ich Partei nehmen. Das sind die alten Moralisierungsmaßstäbe, die Hegel schon in der Phänomenologie als den Ritter der Tugend bezeichnet hat. Hier geschieht Unrecht, da muss ich handeln und so weiter. Und so laufen auch die spektakulären Bilder im Tagesgeschehen ab. Und wie kann da eine richtige revolutionär-realpolitische Intervention und Konkretisierung dieses furchtbar abstrakten kategorischen Imperativs erfolgen? Es bleibt immer noch ein kategorischer Imperativ. Und wie kriege ich das, und das war das, was mich gestern also sehr auch aufgeregt eben hat, und nicht nur mich sicherlich bei der Veranstaltung beim Fetischismus, wie kriege ich denn eine Fetischkritik zusammen in meiner Lebensweise praktisch, mit dem, was unmittelbar geschehen muss, um jetzt dieses Projekt Israel zu verteidigen. Wie kriege ich das mit dem für den Kommunismus, dass ich so gerne da noch anklebe und wenigstens noch hochhalte, wie kriege ich das damit praktisch zusammen? Und dieser Hiatus, diese Kluft zwischen Theorie und Praxis, da denke ich, da hat die SI unaufgehobene, unabgegoltene Ansprüche gesetzt und auch zum Teil anders, ich sage nicht besser, aber anders für ihren Raum und ihre Zeit eingelöst als etwa die Vertreter der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, denen sage ich es mal so und ohne Häme sage ich das, denen die Rückkehr in die deutschen Zustände nicht gut bekommen ist, diesem Strang der kritischen Theorie. Und ich würde scharf zu machen versuchen in der Aktualisierungsthese, dass das eben, dass wir zu dieser weitergehenden Analyse, einer revolutionären Analyse für den Kommunismus, dieser bestehenden Zustände mit dem vierten kategorischen Imperativ der Parteinahme, ja, für dieses Projekt der Notwehr gegenüber diesen mit der kapitalistischen Grundlage immer weiter hervorgetriebenen und immer wieder weiter hochkommen, sich weiter entwickelnden, ja, quasi national-sozialistisch, postnational-sozialistisch Antisemitismus-Alltagsreligion. Dieses Projekt dagegen, das muss auf jeden Fall behalten werden. Aber wie kriege ich das mit dem kommunistischen Projekt zusammen? Das ist eigentlich die Frage, an die ich rankommen will. Und die werden wir nicht beantworten können. Und das ist dieser kategorische Imperativ, der muss sein, der muss hochgehalten werden. Es gibt nicht wie Hegel, der des Kantschen kategorischen Imperativs entbehren kann, weil für ihn ja im geschlossenen Totalitätssystem der Welt, des Weltlaufs die Einsicht in die Notwendigkeit genügt, um das Richtige zu tun.